Ich sang dem Grafen vor und dann rief er Vene. Er sah mir in die Augen und ins Dekolleté. Er griff mir untern Rock und dann ich ging. Warum? Er war mir widerlich. Was sind meine Töchter doch dumm? Keiner, der uns noch was leiht, kein Geld mehr fürs Kartenspiel. Und die Kinder haben kein Familiengefühl. Die eine singt, doch setzt sie ihr Talent nicht um. Die andere voll, die dritte hässlich, die vierte zu dumm. Wie das? Hört alle her. Mozart ist hier in Mannheim. Wer? Kartenschwer. Ich lud ihn ein, er kommt. Aloysia, warum ich? Ein junger Komponist ist einfach eine Beute für dich. Keiner, der uns noch was leiht, kein Geld mehr fürs Kartenspiel. Und die Kinder haben kein Familiengefühl. Konstanze macht dich hübsch. Nichts riskiert, beißt er beim einen Köder nicht, wird der nächste probiert. Eine ehrliche.